haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute das Nebeneinkommen. Erster Teil. Ich lag unter meinem Schreibtisch und hörte meinen regelmäßigen Atemzügen zu. In solchen Momenten wird mir immer bewusst, wie wenig ein Mensch eigentlich zum Leben bräuchte, hätte die Menschheit nicht irgendwann Miete, Steuern und Versicherungsvertreter erfunden. Deshalb blieb mir nichts anderes übrig, als mich mit Frau Knuchel zu beschäftigen. Mein Sohn ist verschwunden. So sind sie, die Kinder. Undankbar bis ins Grab. Entschuldigung, hab wieder bei offenem Fenster getrunken. Kaufen Sie sich eine dieser bunten Illustrierten. Darin können Sie nachlesen, dass auch reiche und berühmte Eltern an ihren Kindern verzweifeln. Mein Sohn ist nicht so. Er wird da nicht einfach verschwinden. Nicht ohne mir etwas zu sagen. Was macht Ihr Sohn, wenn er nicht gerade verschwindet? Er ist arbeitslos. Er ist ein Träumer. Doch die Wirtschaftslage ist nichts für Träumer. Wem sagen Sie das? Apropos Wirtschaftslage. Bei mir beginnt der Aufschwung in bar. Wie viel Vorschuss möchten Sie? Das klingt nicht übel. 1000 sollten vorerst genügen. Wann haben Sie Ihren Sohn zuletzt gesehen? In seiner Wohnung bei Kaffee und Kuchen. Das war vor 2 Wochen. Die beiden Frauen haben ihn seither auch nicht mehr gesehen. 2 Frauen? Übertreibt er da nicht ein wenig? Er teilt sich die Wohnung mit 2 jungen Frauen. Die haben auch keine Arbeit. Die eine raucht immer so Zeugs, das süßlich riecht. Ich glaube, das sind Drogen. Und die andere hat täglich 1000 Ideen, die allesamt nichts taugen. Und mittendrin Ihr Sohn. Kein Wunder, ist er abgehauen. Er ist nicht abgehauen. Er hat kein Geld. Er pumpt mich regelmäßig an. Ich gebe ihm immer nur so viel, dass es für eine Woche reicht. Dadurch erreiche ich, dass er sich regelmäßig mit mir trifft. Ach, wissen Sie, er ist ein Spätgeborener. Ich war schon über 40, als er kam. Als mein Mann und ich uns kennenlernten, wollten wir eigentlich keine Kinder. Aber das interessiert Sie sicherlich nicht. Wir waren nämlich damals arm, haben uns langsam nach oben gearbeitet. Bei uns sah es auch mal so aus wie hier in Ihrem Büro. Also ganz so schlimm war es nicht. Frau Knuchel stand auf und ging zum Fenster. Nach einer Stunde war sie im Jahre 1963 angelangt, kurz vor Kennedys Ermordung. Ich döste leise vor mich hin, erwachte zwischendurch, als sie gerade von der Ölkrise in den 70er Jahren berichtete. Als ich am nächsten Morgen wieder erwachte, war Frau Knuchel weg. Dafür lag ein 1000er, ein Foto und ein Zettel auf meinem Schreibtisch. Ich machte mich auf den Weg in die seltsame Wohngemeinschaft. Michel ist ein verschlossener Mann. Ich habe ihm gesagt, dass er etwas gegen seine Introvertiertheit tun muss. Aber er hörte nicht auf mich. Wollen Sie auch einen Zug? Danke, danke, aber ich habe bereits gefrühstückt. So ist das immer. Wir kriegen Besuch und du bietest gleich einen Joint an. Kein Wunder, verirren sich zu uns nur noch Psychopathen und alte Männer. Was denn für alte Männer? Na, Männer in ihrem Alter. Michel hatte manchmal solche Typen zu Besuch. Vermutlich finanzierte er sich so seine Miete. Er ging mit den Männern ins Bett. Was weiß ich? Von meinen Reizen ließ er sich jedenfalls nicht betören. Vielleicht solltest du in einem anderen Parfum baden. Dieses Parfum wird die Welt erobern. Ich habe es Depression getauft. Das passt zu unserer Zeit und zu den zeitgenössischen Männern. Du würdest gescheiter eine meiner Ideen umsetzen. Ich habe nämlich unglaublich viele Ideen. Möchten Sie ein paar davon hören? Ich verlange nur 250 Franken die Stunde. Wo bin ich denn hier gelandet? Ideenschmiede Bachmann. Ich stelle mir das so vor. Jeder, der zu mir kommt, bezahlt mich dafür, dass ich ihm eine Idee nach der anderen erzähle. Was er dann damit macht, ist seine Sache. Niemand will deine Furzideen hören. Diesem Votum möchte ich mich anschließen. So sehen sie auch aus. Mit einem Bein schon im Grab und nie im Leben auch nur ein wenig Erfolg gehabt. So will ich nicht enden. Du wirst früher oder später auf dem Standesamt enden. Eine Hausfrau mit 1000 Ideen kann wenigstens nur die Ehe ruinieren und die eigenen Kinder in den Wahnsinn treiben. Jetzt reicht es aber. Ihr Mitbewohner ist spurlos verschwunden und Sie keifen hier herum wie in einer erfolglosen Fernsehserie. Diese Fernsehserien sind nur deshalb erfolglos, weil mich niemand nach meinen Ideen fragt. Los, fragen Sie. Heute ist es gratis. Wie heißen die Männer, die sich hier in der Wohnung mit Michel Knuchel trafen? Da habe ich keine Idee dazu. Vielleicht morgen. Er will Namen, keine Ideen. Genau, also her mit den schönen Namen. Keine Ahnung. Zudem war es nur ein Mann und er ist nur zweimal hier aufgekreuzt. So, und jetzt brauche ich einen Whisky. Das klingt schon besser. Kann ich mir aber nicht leisten. Den Pott kriege ich von meinem Bruder. Laden Sie mich zu einem Scotch ein? Johnny Walker wäre jetzt nicht schlecht. Immer nur rauchen und saufen. Wenn ich Geld hätte, würde ich in den Fitnessclub gehen. Können Sie jetzt verstehen, weshalb Michel abgehauen ist? Ich nickte und sie folgte mir in eine Bar. Nach 3 Gläsern verdrehte sie die Augen und ihr Kopf senkte sich langsam auf die Theke. Ich ließ sie schlafen und wankte zurück in mein Büro. Nach einer heißen Dusche und einem Liter Kaffee machte ich mich auf den Weg ins Polizeipräsidium. Na, Maloney, Sie sehen wieder einmal aus, als hätten Sie gerade einen Flugzeugabsturz überlebt. Jedes Mal, wenn ich Sie sehe, denke ich mir, auch ein Flugzeugabsturz kann ganz angenehm sein. Was führt Sie zu uns? Doch nicht etwa das neue Beschäftigungsprogramm für langzeiterfolglose Privatdetektive, oder, Maloney? Ganz im Gegenteil. Die Bevölkerung hat es längst aufgegeben wegen Lappalien wie Mord, Entführung oder Raubüberfällen, die Polizei zu verständigen. Nicht schon wieder, Maloney. Sind Sie wieder einmal hinter einem Mörder her, der gar nicht existiert? Knuchel, Michel, vermisst seit 2 Wochen. Besondere Merkmale, großes Muttermal. Am Hals. Üble Sache, Maloney. Ein solches Muttermal liegt bei uns in der Tiefkühltruhe. Das habe ich mir beinahe gedacht. Wurde heute Morgen gefunden, ist aber schon länger tot. Ich glaube, ein Beamter ist noch damit beschäftigt, einen Bericht zu erstellen. Spätestens in 5 Tagen dürfte er damit fertig sein. Ich lächelte brav und ließ mich ins Leichenschauhaus kutschieren. Der Tote lag in einem Fach mit der Nummer 35. Ich schaute mir die Leiche an und verglich den Anblick mit dem Foto, das mir Frau Knuchel gegeben hatte. Es war nicht allzu schwer, den Toten zu identifizieren. Er war am See unten in der Uferböschung erstochen aufgefunden worden. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Das Nebeneinkommen, 1. Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Das Nebeneinkommen, 2. Teil. Was bisher geschah. Frau Knuchels Sohn Michel ist vor mehreren Tagen spurlos verschwunden. Als Arbeitsloser lebt er in einer Wohngemeinschaft zusammen mit 2 jungen Frauen, die ebenfalls keiner geregelten Arbeit nachgehen. Da sich ihr Sohn regelmäßig bei ihr meldet und sie um Geld anpumpt, befürchtet Frau Knuchel, dass ihm etwas zugestoßen ist. Von Knuchels Mitbewohnerinnen erfährt Maloney, dass dieser 2-mal Besuch von einem älteren Mann erhalten hat. Bei der Polizei trifft Maloney schließlich auf den Vermissten. Er liegt in einem Kühlfach und weist mehrere Stichwunden auf. Meine Klientin war verständlicherweise nicht sehr erfreut über meine Ermittlungsergebnisse. Sie bat mich, sie auf dem schweren Weg ins Polizeipräsidium zu begleiten. Dort zeigte man sich wie immer begeistert über meine Anwesenheit. Möchten Sie, dass wir Ihnen ein Tiefkühlfach reservieren, Maloney? Sie dürfen es auch freiwillig benutzen. Maloney on the Rocks soll in der Stadt sehr beliebt sein. Sie wird man eines Tages ausstopfen und als Mahnmal ins Polizeimuseum hängen. Was soll das? Sie machen hier makabre Scherze und ich traue um meinen Sohn. Der Tod gehört zum Leben. Er ist sozusagen das andere Leben. Theoretisch ist es nämlich möglich, dass das, was wir jetzt als Leben leben, in Wirklichkeit der Tod ist und erst der Tod uns richtig lebendig macht. Der Philosoph ist doof und der Polizist erzählt Mist. Aber das kennen wir ja schon. Wer hat meinen Sohn umgebracht und weshalb? Beantworten Sie mir diese Fragen, anstatt hier herumzustehen und Unsinn zu erzählen. Hatte Ihr Sohn Kontakte zum Milieu? Was für ein Milieu? Mein Sohn hatte kein Geld, um sich die Nächte um die Ohren zu schlagen. Und was ist mit dem älteren Mann, der sich mit Ihrem Sohn traf? Mein Sohn war ganz normal veranlagt. Er war sogar einmal verlobt. Das war vor 7 Jahren. Bitte keine Ausflüge in die Vergangenheit, das verkrafte ich nicht mehr. Na nur, Maloney, keine Ausdauer mehr im Umgang mit bekloppten Klienten. Ich bin nicht verrückt. Ich bin bloß in Trauer. Mein Sohn ist tot und ich bin noch nicht einmal dazu gekommen, einzukaufen. Das Leben geht weiter, auch wenn der Kühlschrank leer ist. Der Polizist nickte verständnisvoll und erzählte eine seltsame Geschichte von Leichenteilen, die in einem Kühlschrank gefunden wurden. Frau Knuchel wurde bleich und fragte nach einem Taxi. Ich ging in mein Büro und traf auf Frau Lorini. Sie machte einen nüchternen Eindruck und wollte mir weismachen, dass ihr der mysteriöse ältere Herr auf der Straße begegnet war. Er lebte in einem Altersheim. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich bin ein alter Mann. Ich interessiere mich weder für Politik noch für Religion. Aber für junge Männer. Erkennen Sie mich nicht? Ich habe mit Michel zusammengelebt. Michel Knuchel wurde ermordet aufgefunden. Ich weiß. Es kam im Radio. Was aber habe ich damit zu tun? Sie haben sich mit Knuchel getroffen. Na und? Besuchen Sie jeden, der sich mit Knuchel getroffen hat? Sie haben ihm Geld gegeben. 5 Franken in der Stunde. So wenig? Er war ein miserabler Spieler. Ich brauchte bloß abzuwarten und auf seine Fehler zu reagieren. Sie haben mit Knuchel gespielt? Ja, Schach. Es ist langweilig, immer nur gegen den Computer zu spielen. Und die anderen hier im Heim spielen nicht Schach. Die jassen den ganzen Tag. Ich habe Kartenspiele nie gemocht. Aber Schachfiguren liebe ich. Ich wusste gar nicht, dass Michel Schach spielte. Er spielte so schlecht, dass es nicht der Rede wert war. Aber er war ein guter Verlierer. Immer fröhlich. Er erzählte Geschichten, machte Scherze. Wahrscheinlich war das sein Verhängnis. Er war ein zu guter Verlierer, auch im Leben. Sie fuhr mich in die Innenstadt. Vor dem Haus der Wohngemeinschaft stand ein mir nur allzu gut bekannter Wagen. Im Haus roch ich den charakteristischen Geruch. In der Wohnung vernahm ich die dazugehörige Stimme. Im Namen aller alleinerziehenden Väter, Sie sind verhaftet. Was soll das? Haben Sie überhaupt einen Verhaftungsbefehl oder wie das Ding heißt? Das Ding heißt Durchsuchungsbefehl. Den benötige ich nicht, weil ich Sie nicht durchsuchen will. Den Haftbefehl aber habe ich unten im Auto. Weshalb will er dich verhaften? Hast du wieder falsch parkiert? Dafür ist er nicht zuständig. In seiner Nähe riecht es nach Tod und Verwesung. Diese Frau hat vor 2 Stunden versucht, eine Kette zu verkaufen, die einem gewissen Michel Knuchel gehörte. Sein Name ist darin eingraviert. Stimmt das? Und wenn schon. Er hat mir die Kette geschenkt, nachdem ich mit ihm geschlafen habe. Du hast mit ihm geschlafen? Weshalb hast du mir das nicht gesagt? Weil dich das nichts angeht. Moment mal. Sie hatten ein Verhältnis mit dem Toten. Einmal habe ich mit ihm gepennt. Es war kein Ereignis, das nach einer Wiederholung schrie. Ihm aber hat es gefallen, deshalb schenkte er mir die Kette. Und weshalb wollten Sie die Kette verkaufen? Weshalb wohl? Ich brauche die Kohle. Da hätten wir das Motiv für den Mord. Habgier! Das ist Quatsch. Sie hat ihn nicht umgebracht. Das will mir nicht in den Kopf. Frau Bachmann wurde trotzdem abgeführt. Frau Lorini bot mir erneut an, sich auf meine Kosten in den Schlaf zu saufen. Doch mir war nicht danach. Ich fuhr zurück in mein Büro und spielte ein wenig auf meinem Handy herum. Da erschien plötzlich Herr Gauch, der schachspielende Rentner, in meinem Büro. Mir ist etwas eingefallen. Ich gratuliere. Solange Ihnen ab und zu etwas einfällt, bleibt Dr. Alzheimer außen vor. In einem Mordfall ist jedes Detail wichtig. Heißt es doch immer. Ne? Im Schach übrigens auch. Aber wie ich sehe, spielen Sie nicht. Seit dem letzten Bauernaufstand wage ich es nicht mehr, Bauern aus dem Felde zu schlagen. Knochel war ein Schlitzohr. Einer, der überall ein wenig mischelte. Das hat mir gefallen. Aber wahrscheinlich ist ihm das zum Verhängnis geworden. Wo und mit was hat er gemischelt? Als er meinen Computer sah, fragte er mich, ob ich an Software interessiert sei. Ich glaube nicht, dass er wegen dieser Frage ermordet wurde. Die Software, die er mir anbot, war illegal kopiert. Zu einem Spottpreis hätte er mir die tollsten Programme besorgt. Und da ist Bill Gates, ein Hamburger, sauer aufgestoßen und er hat Knochel umbringen lassen. Knochel hat die Software nicht selber kopiert. Er hat sie nur verdielt. Ein Nebeneinkommen, wie er sagte. Vielleicht wollte er daraus sein Haupteinkommen machen und das passte seinem Lieferanten nicht. Wäre doch möglich, oder? Ich nickte. Gauch holte aus seiner Jackentasche ein Minischach mit Magnetfiguren hervor. Ich schenkte mir einen Whisky ein und verlor innerhalb Minuten Bauer um Bauer. Als schließlich auch noch die Türme fielen und meine Dame in eine plumpe Falle marschierte, hatte ich genug und warf Gauch aus meinem Büro. Ein paar Whiskys später war die schmähliche Niederlage vergessen. Und die Nacht schnarchte sich in mein Büro. Haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Das Nebeneinkommen, zweiter Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Das Nebeneinkommen, dritter und letzter Teil. Was bisher geschah. Michelle Knuchel lebt als Arbeitsloser zusammen mit zwei jungen Frauen in einer Wohngemeinschaft. Eines Tages verschwindet ihr spurlos. Seine Mutter beauftragt Maloney, nach ihrem Sohn zu suchen. Maloney findet Knuchel im Leichenschauhaus. Seine Mitbewohnerinnen können sich den Mord nicht erklären und auch seine Mutter findet keine Antwort auf die Frage nach dem Motiv der Tat. Doch ein Rentner, mit dem Knuchel ab und zu Schach spielte, führt Maloney auf eine Spur. Knuchel soll mit illegal kopierter Software gehandelt haben. Ich besuchte meine Klientin und traf überraschenderweise auf Frau Lorini und einen mir unbekannten schwarzhaarigen Mann, der einen scheußlichen Ziegenbart trug. Die drei wirkten ein wenig nervös und übten ein Spiel, das mir aus langjähriger Berufserfahrung mehr als nur bekannt war. Frau Lorini hat mir ein paar Sachen mitgebracht, die Michelle gehörten. Er besaß nicht viel, aber manchmal können auch ein paar alte Socken einen Erinnerungswert haben. Und dieser Herr gehört auch zu den Erinnerungswerten? Nein, ich muss gehen. Ich kann es mir nicht leisten, untätig herumzustehen. Das ist Herr Pfiffner, ein Bekannter von mir. Er hat nichts mit meinem Sohn zu tun gehabt. Überhaupt nicht. Sie hören ja, dass ich nichts mit dem Toten zu tun hatte. Kein Grund also, die Polizei zu verständigen. Weshalb sollte ich die Polizei verständigen? Oh, Leute wie Sie finden immer einen Grund. Es gibt aber keinen Grund. Lassen Sie Herrn Pfiffner gehen, Maloney. Ich komme mit. Fahren Sie zufällig Richtung Steinbergstraße? Ja, sicher. Wir haben schließlich abgemacht, dass wir... Oh, ach so, natürlich. Ja, ganz zufällig. Ich muss an der Steinbergstraße unbedingt etwas einkaufen. Ganz zufällig, natürlich. Ach komm schon, das wird langsam peinlich. Ja, wieso? Ich habe nichts zu verbergen. Lass ihn ruhig Fragen stellen. Sie dürfen auch einen Lügendetektortest mit mir machen. So gehen Sie endlich. Frau Knuchel schob die beiden raus, kam wieder zurück in die Wohnung und bot mir einen Cognac an. Ich verzichtete und sie schluckte. Ihre Wangen färbten sich rot und ihre Hände streichelten sanft bunt bedrucktes Papier. Es war ein schöner Anblick. Ich möchte, dass Sie den Fall abschließen. Ich erwarte keinen Bericht mehr. Nur noch die Quittung. 2000? Einfach so? Es ist Ihnen plötzlich egal, was mit Ihrem Sohn geschehen ist? Mein Sohn ist tot. Diese Tatsache muss ich akzeptieren. Sein Mörder läuft frei herum. Diese Tatsache müssen Sie nicht akzeptieren. Die Situation hat sich grundlegend verändert. Mein Sohn war vermutlich in kriminelle Machenschaften verstrickt. Davon habe ich bis vor kurzem nichts gewusst. Und Herr Pfiffner hat Sie vorhin darüber aufgeklärt. Wie kommen Sie darauf? Wie viel hat er Ihnen geboten, wenn Sie Ihren Sohn in aller Stille begraben? Das ist eine Unverschämtheit. Ich bin nicht käuflich. Was hat er Ihnen über Ihren Sohn erzählt? Michel hat Menschen betrogen und hintergangen. Er hat ältere Menschen ausgenommen. Er hat gegen ältere Menschen Schach gespielt und fast immer verloren. Für 5 Franken in der Stunde. Nein, er hat viele Menschen bestohlen. Vielleicht hat er sogar Schlimmeres gemacht. Und Sie möchten nicht, dass all das ans Tageslicht kommt? Ich möchte nicht, dass man in der Zeitung schlecht über ihn schreibt. Er soll in Frieden ruhen. Diesmal schob sie mich sanft zur Türe. Ich bot keinen großen Widerstand, weil ich nicht wollte, dass sie das Honorar zurückforderte. Ich ging in ein Geschäft und kaufte mir ein paar edle schottische Tropfen. Nachdem ich in meinem Büro von jeder Flasche eine Geschmacksprobe genommen hatte, fuhr ich ins Altersheim. Doch, doch, an den Ziegenbart erinnere ich mich. Knuchel hat sich mit ihm getroffen. Einmal kam er, als wir mitten in einer Partie waren. Ich war unkonzentriert und verlor frühzeitig einen Turm und einen Springer. Doch Knuchel konnte diesen Vorteil nicht ausnutzen. Der Ziegenbart starrte auf das Schachbrett wie auf ein UFO. Hat Knuchel Ihnen den Mann vorgestellt? Ja, Pfeifer. Oder so ähnlich. Pfiffner? Gut möglich. Könnte es sein, dass Knuchel die illegal kopierte Software von Pfiffner bezog? Ja, durchaus. Durchaus. Der Typ machte auf mich den Eindruck eines Ganoven. Vielleicht auch ein Zuhälter. Kommen Sie, Maloney, spielen Sie mit mir eine Runde, egal was. Dame, Mühle oder meinetwegen auch Mikado. Ich spiele lieber die große Ganovenjagd. Kenne ich nicht. Wie funktionieren die Spielregeln? Er hörte aufmerksam zu, als ich ihm schilderte, mit welch raffinierten Methoden ich diesen Pfiffner dingfest machen wollte. Ich telefonierte 2 Stunden herum, bis ich sicher war, Pfiffners Adresse zu kennen. Danach besuchte ich einen anderen älteren Herrn und gemeinsam machten wir uns auf den Weg zum Ziegenbart. Sie hier? Hast du ihm meine Adresse gegeben? Ich doch nicht, ich würde dich nie verraten. Im Namen des Gehetzes, Sie sind verschachtelt. Ach so, ja, jetzt verstehe ich das. Das ist alles eine Überraschung. Ich habe morgen Geburtstag, du hast das für mich arrangiert. Ach, wie komisch. Oh, die beiden Komiker sind toll, vor allem der Idiot, der sich als Polizist ausgibt. Jetzt reicht es aber. Leute wie Sie werden von mir beinahe täglich auf der Flucht erschossen. Davon wusste ich ja gar nichts. Ruhe, Maloney, das ist Psychologie. Typen wie ihn muss man einschüchtern. Es geht nicht anders. Ja, schon gut, schon gut. Singen Sie endlich Happy Birthday und dann verschwinden Sie. Wie viel hast du den Clowns bezahlt, mein Liebes? Die sind echt, du Trottel. Echt? Echt? Dann hau ich jetzt ab. Hab mich gefreut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ich schicke Ihnen eine Ansichtskarte. Sie schicken gar nichts. Ihre Hände sind ab sofort gebunden. Aua, nicht so eng. Wetten, dass die Wohnung voll ist von illegal kopierter Software. Woher wissen Sie das? Illegal kopiert? Ist das alles, Maloney? Dafür bin ich nicht zuständig. Sehr gut. Öffnen Sie die Handschellen und lassen Sie mich gehen. Dieser Mann hat Michel Knuchel umgebracht. Hat er das? Dafür wäre ich zuständig. Das stimmt nicht. Dafür gibt es keine Beweise. Wir haben nichts mit dem Mord zu tun. Ich sowieso nicht. Ich habe nur Botendienste verrichtet. Botendienste? Du hast mit der Software gedealt und wahrscheinlich einiges für dich selber abgezweigt, so wie dieser Knuchel. Er aber ging zu weit, wollte das Syndikat erpressen, dachte wohl, er sei taff genug, hat er sich aber geirrt. Der Polizist strahlte und ich gähnte. Ein anstrengender Tag neigte sich seinem Ende zu. Pfiffner verriet die Namen jener Herren, für die er und Knuchel arbeiteten und die Knuchel ermordet hatten. Frau Bachmann wurde aus der Untersuchungshaft entlassen und Frau Knuchel las in der Zeitung all das über ihren Sohn, was sie am liebsten vertuscht und verschwiegen hätte. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Das Nebeneinkommen, dritter und letzter Teil. Und Achtung, Philip Maloney Live gibt's auch. Philip Maloney Lesetour mit den Herren Michael Schacht alias Philip Maloney und Jodok Seidel alias der Polizist sind heute Abend unterwegs, und zwar in Bern in der Alte Musti in Mühlenturnen am 5:30.